Sprach sind Verstummte. Jo, ich musste anstellen. So, dann erstmal herzlich willkommen alle zusammen, die sich das hier später auch nachhören. Wir haben heute ein kleines technisches Problem. Wir haben kein Pad. Deswegen kein korrektes Protokoll, nach dem wir hier vorgehen können. Ich mache gleich mal hilfsweise das Alter aus, dass wir wenigstens ein paar Sachen haben. Aber ansonsten werden wir die Anträge aus dem OTS rausziehen und die anderen Besprechungen dann dementsprechend machen. Jo, und dann würde ich sagen, Leitung der Sitzung würde ich übernehmen. Außer Marcel sind wir vollzählig. Der hat heute den Ortsbeirat. Kommt dann entweder später oder gar nicht. Und sind damit natürlich, wie nennt sich das? Stimmberechtigt? Nee. Beschlussfähig. Ja, beschlussfähig. Danke, Moritz. Sehr schön. Erste Sache vor allen anderen wäre jetzt die Abnahme des letzten Protokolls. Da das Wiki ja funktioniert, könnt ihr euch das angucken, wenn ihr im Wiki euch durchnavigiert. Da hatten wir beschlossen, die AG Drogen- und Suchtpolitik bei ihrem Treffen in Berlin zu unterstützen. Andreas, du bist da dran, ja, oder? Wenn die sich wieder melden, wo sie das Geld hin haben wollen, kriegen sie das. Sehr schön, gut, dann haben wir hier nichts weiter zu tun und ich wäre dementsprechend für die Annahme des letzten Protokolls. Ich mache mal am Titanpad was auf. Oh, Marcel ist gekommen. Hey Marcel. Hallo. Kriegst du irgendwoher schnell die Vorlage für das heutige Protokoll irgendwo her kopiert? Hast du die noch intern irgendwo auf dem Rechner oder? Nee, habe ich schon geguckt, habe ich nicht. So, ich habe mal ein Titanpad erstellt und euch mal reingepastet. Wir müssten das jetzt dementsprechend on the fly anpassen. Das ist das vom letzten Mal. Da das Titanpad auch gerade nicht so richtig geht, habe ich ja die Befürchtung, dass vielleicht in der Software einfach ein Verfallsdatum eingebaut ist. Mein Titanpad funktioniert. Ah, jetzt. Es hat tatsächlich so 20 Sekunden, 30 Sekunden gebraucht. Scheiße. Ja, das andere Pad scheint bei mir auch zu laden, aber halt schon seit 10 Minuten. So, ab Zeile 40 haben wir da Beschluss letztes Protokoll, 23. Februar. Ich hatte gerade erwähnt, dass es bisher nur einen Beschluss gab, den wir da abzunehmen hatten. Deswegen können wir gerne zur Abstimmung kommen. Und ich bin für die Abnahme. Ich enthalte mich, weil ich nicht da war. Dafür. Okay, Marcel, du. Ach nee, das ist doch schon Andro Feldner. Andro? Ja, dafür. Gut, alles klar, dann 6 gegen 1 Enthaltung, damit abgenommen. 20.39 Uhr und wir kommen zum Bericht. Ich habe Papierkorb abgearbeitet, war viel im Kolle, habe ganz, ganz viele Mails beantwortet, weiß jetzt aber nicht ganz genau, was da exakt dabei war. Deswegen muss das hier an der Stelle mal reichen. Ich glaube, bei irgendwelchen Treppen war ich nie, weil ich war letztes Wochenende mal im Urlaub, sehr selten. Damit bitte, Robert. Kann Marc erst mal machen, ich schreibe noch zusammen. Ja, bei mir war das nicht allzu viel, ein bisschen noch Mails und OTRs und hier diverse Nicklichkeiten mit irgendwelchen Mailverteilern und so, die sich dann aber anscheinend aufgeklärt haben. Nichts Weltbewegendes sonst. Bei Andro steht drin, dass er den Rechenschaftsbericht angefangen hat. Das ist sehr schön. Auch Mails und OTRs. Und du warst auf der Hauptversammlung in Görlitz, Andro? Jo. Kann er Jens dann erzählen, oder? Genau. Gut, sehr schön. Marcel war in der LGS. Ja, am Mittwoch haben wir uns getroffen, kann ich mich erinnern. Und dann ebenfalls Mails, OTRs, Protokoll, LAFO-Sitzung. Das Neue hat nicht so gut geklappt. Verwaltungsfu und Kreismitgliederversammlung Dresden. Wie war's denn da? Jo, neuer Vorstand, können wir dann beim Berichten machen. Ich mache ja auch gerade ein bisschen Pad-Arbeit. Gut, alles klar. Und Moritz, Mitgliederding in Chemnitz, ist deine Gensec-Tätigkeit dort. Und du hast Zugriff aufs OTS, ey. Ja, endlich. Aber laut Bundes-IT wohl eine Ausnahme, damit wir als Vorstand arbeitsfähig sind. Cool. Finde ich erstmal sehr schön. OTS haben wir dann später auch nochmal. Da können wir nochmal alle Berechtigungen durchsprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Jens aussieht, aber ich hatte am WPT mit Steffi geredet. Das müsste jetzt eigentlich zumindest bei Robert und Moritz ja klar sein. Jens müsste nochmal Feedback geben, ob das OTS für ihn jetzt geht oder nicht oder was da noch fehlt. Dann hole ich nochmal nach. Genau, und zwar fehlt von Jens der PGP-Key. Scheiße. Das habe ich vergessen, dir zu sagen, Jens. Okay. Muss ich da einen neuen erstellen oder den von meiner E-Mail? Die haben von deiner Piraten-Sachsen-Mail keinen gefunden, also. Ups. Jo, mach ich euch gleich fertig. Schick mir den bitte, ich leite ihn weiter. Oder hast du noch ein offenes Ticket, Michmo? Das Ticket ist erstmal zu, weil wir müssen noch über andere Sachen heute beraten. Dann schick ihn mir, Jens, ich leite ihn weiter. Ich weiß, wo es am schnellsten geht. Sehr schön, danke, Marc. Das ist super, mach ich, danke. So, Robert, dann darfst du jetzt. Also, Chemnitz Nazi-frei, Chemnitzer Friedenstag und Mails. Ich schreibe noch weiter, wenn mir noch was einfällt. Gut, sehr schön. Und Jens als Letzter. Genau, also der Konzeptvorschlag fürs BGE, für die BGE-Kampagne ist noch in Arbeit bei mir. Das mache ich jetzt im Laufe dieser Woche fertig. Dann hatten wir den Kreisparteitag mit Neuwahlen vom Vorstand in Görlitz. Der ist sehr gut und lustig verlaufen. Caro ist Stellvertretende geworden, ansonsten hat sich nichts geändert bei uns. Und ein Verfahrensverzeichnis für die Diskursplattform vor Ort. Haben wir schon fast fertig und noch ein bisschen Schriftverkehr vor, habe ich gemacht. Cool, sehr schön. Kommen wir als nächstes zum Aufgabentracking. Habe ich noch die Abrechnung der Freifunkroute drin, habe ich noch keine Antwort. Müssen wir gucken. Robert hat bereits geschrieben, diese Woche kümmerst du dich um Unterstützung Chemnitz Nazi-frei. Jo, die Rechnung, die kommt die Woche. Gut, sehr schön. Und Marc, wo du das letzte Mal nicht da warst, haben wir dir ein paar Sachen reingeschrieben, die wir noch gefunden hatten. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich habe es dir leider nicht nochmal zugeschickt. Ich falte. OTS nachhaken, ja, können wir rausnehmen. Ist jetzt soweit fertig. BGE-Themenwoche zusammen mit Jens, ist ja bei ihm im Arbeit, Mailingliste für Kreise, hat es mir geschrieben, hatte ich mich nie subscribed, ist richtig, muss mich nochmal anmelden, oder? Marc? Bin ich jetzt weg? Nö, du nicht. Ja, okay, Marc. Gut. Okay, machen wir es mit Marcel weiter. Du hast für Bautzen eingeladen? Jo, steht ja auch im OTS, ist drin, 18., 19. jetzt irgendwann am Freitag halt. 7 plus 11 macht 18. Am 18., 19. Uhr in der Spreepension. Coole Sache. Der Zugang OTS haben wir dann später. Das können wir dann auch auf dann wahrscheinlich rausnehmen mit dem heutigen Tag. Marina Sachsen? Ja, also, das war ja auf mein To-Do, aber die Frage war halt, wo ist es jetzt nicht mehr wirklich, haben wir uns jetzt eigentlich auf ein Datum und eine Zeit und so geeinigt, weil es stehen ja in dem Pad irgendwie zwei Tage drin. Und von daher brauche ich ja jetzt irgendwie nicht Vorstände anzuschreiben, wenn wir uns nicht auf den Tag geeinigt hatten. Entweder haben wir uns geeinigt und ich habe es einfach nur verpeilt oder wir müssen das noch tun. Anro? Naja, ein Tag sollte reichen. Es ist halt die Frage, was ist lieber, Samstag oder Sonntag? Also ich fände Samstag so. Ich bin auch für Samstag. Welcher war das nochmal, Anro? Weißt du das? Moment. Dann ist es das 7. 7.5. Siebter Mai. Irgendwas wolltet ihr von mir, sagte Piro, ich war gerade kurz raus. Wir wollten dir nur sagen, dass wir beim letzten die To-Dos bei dir ein bisschen ergänzt haben mit offenen Sachen. Ich sehe es. Und ich habe es dir nicht rumgeschickt. Dafür habe ich mich entschuldigt. Tut mir leid. Weil ich wollte es dir eigentlich letzte Woche, weil du nicht da was zuschicken. Aber es sind großteils bekannte Sachen, glaube ich, einfach nur der Vollständigkeit halber. Das Ähnliche mit dem piratensoe.de, da hat mich nochmal jemand angestupst, ob die jetzt irgendwie zu unserem Domain-Host umzieht, keine Ahnung. Privacy hat auf meine letzten zwei Mails nicht reagiert. Ich schreibe ja nochmal eine. Okay, danke. Oder die Mail ist untergegangen, aber die benutzt, glaube ich, kein GMX. Mir ist eben aufgefallen, dass tatsächlich E-Mails, die von gmx.net versendet wurden, seit etwa zwei Monaten versehentlich durch eine falsche Filterregel in ein Verzeichnis gewandert sind, wo ich nie reingucke, wo eigentlich nur dieser GMX-Spam abgelegt wird. Der hat eine ganz komische E-Mail-Adresse gehabt, glaube ich. Aber einfach nochmal probieren, die wollte sowieso auf dich zukommen. Dresden trifft sich ja am Mittwoch der Vorstand und da wollten die dich sowieso irgendwie nerven. Jo. Gut, ansonsten Marcel weiß schon, ob er zu Mary Jane fährt. Das war, hatten wir uns gedacht, das wäre vielleicht für dich als da sehr prominente Person, Marc, auch nicht ganz schlecht. Bei dem Antrag, den wir da letztens abgestimmt hatten, hatten die da auch angekündigt, dass sie sich gerne an irgendwelchen solidarischen Sachen für dich beteiligen würden. Wenn da irgendwie. Ja. Du meinst dieses Mary Jane-Ding da, ja? Genau, wir geben da ja Geld dazu und dann war halt die Idee, hey, könnte ja auch jemand hinfahren und ja, Marcel thematisch und du ja genauso thematisch und du ja natürlich jetzt ein bisschen prominenter und thematisch, deswegen. Da ich gerade nicht nachgucken kann, weil das Pad ja down ist, kann mir jemand den Termin nennen? Zumindest grob. Oh Mann, im Mai ist. Warte mal kurz. Kann funktionieren, kann ich nicht versprechen jetzt. Ja, also grundsätzlich haben die wohl Plätze erstmal gebucht. Dann sieht wohl bis zu 20 Plätze vor, erstmal für Leute, die da sich dran stellen könnten. Leider steht hier auf der Webseite kein Datum. Naja, ist ja auch nicht wichtig, die Uhrzeiten sind ja wichtiger. 27. bis 29. Mai, da steht's. Wie gesagt, kannst du überlegen, kannst dich dort ins Pad reinschreiben, deswegen habe ich es dort verlinkt. Also nee, kannst du jetzt nie, aber wenn es wieder geht, kannst du dich dort reinschreiben, wenn du das möchtest. Grundsätzlich hatte ich für ungefähr die Zeit leider Urlaub geplant, aber der ist noch nicht fix. Kommt drauf an, was bei dir Urlaub ist, könnte das dann entweder passen oder eben nicht. In dem Fall wäre ich irgendwo in Polen oder in der Slowakei, glaube ich. Okay, das wäre ein bisschen zu weit weg. Gut, also wie gesagt, wenn du möchtest, dort ins Pad eintragen. Geld geben wir dazu und damit sind nur die Fahrtkosten soweit abgedeckt. So, Andreas, Stammtisch Westsachsen, Einigung Termin ist, denke ich, nichts anderes, oder? Dito. Versicherung LGS sollte ich mal bei mir mit reinschreiben, das habe ich nämlich immer noch nie gekriegt von dem netten Herrn. Verdammt. Und Marina Sachsen zusammen mit Marcel. Ja. Ja, und bei uns ist der Konzeptvorschlag für eine BGE-Veranstaltung. Und ich habe euch gebeten, dass das Real-Life-Treffen PolGF reingelingt, falls ihr da irgendwie Interesse dran habt. Aber da kenne ich jetzt gar nicht den Zeitpunkt, keine Ahnung. Gut. Achso. Moritz zieht gerade seinen Server um. Schön. Aber du hast ja dann, genau. ganz viele Bundes-IT-Sachen. Naja, das mit der DSV ist halt immer noch. Vielleicht löst sich das ja demnächst. Und jetzt mal so grundsätzlich die Frage, braucht ihr mich dann so ab 21 Uhr noch oder mache ich besser Bundes-IT-Telco mit? Was denkt ihr denn? Hör einfach mal rein, mal gucken, wer da ist. Manchmal ist nämlich auch einfach gar keiner da von den Handelnden. Und wenn jetzt die Pet-Server unten sind, haben die auch keinen Nerv für Telco. Und wenn dann nichts los ist, kannst du wieder zurückkommen. Aber wenn nicht, dann gehst du halt mal dahin. Dann mache ich das so. Sehr gut, danke, Marc. So, damit haben wir es. 20.53 Uhr sind mit den To-Dos durch. Ich habe noch was aufgeschrieben. Gut, alles klar. Wir kommen zu Formales und Anträge. Hatten wir einen Umlaufbeschluss in den letzten 2 Wochen, Marcel? Ja, den Gliederungswechsel von einem Piraten und der war positiv und das ist auch schon vollzogen. Gut, naja, müssen wir dann mal eintragen. Also ein paar Beschlüsse gab es keine, nehme ich an. Nee. Gut, dann kommen wir zu den ersten Anträgen. Unterstützung Korrektiv.org. Gut. OTS-Ticket hat dann scheinbar da niemand rausgesucht. Also wir haben da eine Mail gekriegt. Ich glaube, die landet da oben OTS. Ich habe es euch auf jeden Fall auch nochmal weitergeschickt. Es war ja alles schon drin, es fehlen ja auch Anträge, ist ja jetzt die Kacke. Also ich habe ja PC für Pflichtlinge. Netzwerk Freihandel, da ist ja Marc schon in Kontakt, richtig? Die ist zu, die findest du, musst du suchen gehen. Wenn das diese Dame mit dem ausländisch klingenden Namen ist, mit der habe ich telefoniert, ja. Allerdings ging es mir dabei konkret um eine Veranstaltung in Chemnitz, wo wir eventuell die Chance hätten, nochmal diese Zeitjournalistin aus Berlin einzuladen. So, ich habe erstmal das Korrektiv-Ding gefunden. Ich kopiere es mal rein. So, liebe Sachsenpiraten, ihr hattet vor kurzem unsere Recherche Crowdfunding bei Korrektiv.org Interesse gezeigt. Ziel der Recherche ist der Verbleib deutscher und europäischer Entwicklungsgelder im sozial-ökologisch desaströsen malawischen Trockenbau. Bereits während dem Crowdfunding hatten wir eine Organisation Pro Rauchfreie e.V. gefunden, die bereit ist, einen großen Teil unserer Kosten konditionslos via Crowdfunding zu tragen. Leider hat sich die Umsetzung dieser Zusage etwas hingezogen, sodass Crowdfunding in der Zwischenzeit auslief und die bisherigen Beträge zurückgezahlt wurden. Dass Pro Rauchfrei e.V. keine Bedingungen an die Unterstützung knüpft, war für uns als Journalisten Voraussetzung. Trotzdem würden wir uns aus Transparenz- und Unabhängigkeitsgründen sehr freuen, wenn sich zusätzlich zu Pro Rauchfrei auch andere Organisationen, egal in welchem finanziellen Umfang, an der Finanzierung beteiligen. Das sieht einfach besser aus und zudem können wir jeden zusätzlichen Euro die Recherche weiter ausdehnen. Daher wäre es toll, wenn ihr euren Support noch einmal erneuert, um einen exklusiven Platz in Supporterinnenkästchen sichert und der Recherche etwas einen großen Dienst in Sachen Credibility erweist. Hintergrund dazu ist, das war eine Organisation, die hatte, das hatte ich dir geschickt, Marcel, kannst du dich erinnern? Und den hatte ich, die hatte ich halt parallel mal angefragt, weil wenn wir sowas ja behandeln, dann unterstützen wir die Leute ja nie bei Startnext, wo die ihre Kampagne gehostet hatten, deswegen hatte ich denen eine Mail geschrieben, was hinter dem Projekt steht, und das ist jetzt quasi die verspätete Antwort darauf. Kannst du dich erinnern, Marcel, du solltest mal nach der Korrektiv.org suchen. So, sorry, ja. Ich erinnere mich, ja, also ich wäre dafür, das zu entwickeln. Die Frage wäre halt nur, wieder wegen Crowdfunding, also die Frage an Schatzmeister sozusagen. Also es geht hier um 10 Euro, damit wir dort bei denen genannt werden und die unterstützen, damit das halt besser aussieht. Und ich hatte gefragt, ob die uns eine Rechnung zuschicken können, und das war die Antwort. Hättet ihr denn überhaupt Interesse daran? Was ich angefragt habe, war was anderes. Da ging es um irgendeine Plattform, die über rechte Kundgebung informiert. Wo bist denn du gerade? Ich bin gerade orientierungslos, sorry. Das ist immer noch der erste Antrag im Pad 159. Aber da geht es doch um Tabak. Ja, genau. Ich habe auch keine Ahnung, worum es jetzt auf einmal um Tabak geht. Es kam in OTS, ist das Antrag zu behandeln. Aber das kommt mir jetzt nicht unbekannt vor. Das haben wir schon mal behandelt. Ich glaube, da warst du nicht da. Nein, das hat man nicht. Das Ding auf jeden Fall nicht. Und das ist Tabak und das ist Tabak, also das ist bunt. Das ist eindeutig Bufo. Ja, ich. Aber ich, trotzdem kommt mir das Ding bekannt vor. Oder geht es nur mir so und ich irre mich und es war nur die Organisation? Also ich habe euch das schon mal als Mail weitergeschickt und über die Organisation hat man vielleicht schon mal geredet, ja. Ja, und es geht hier im Prinzip darum, bei was sind die Ziele und wer ist die Zielgruppe? Wir wollen den Blaudunst bla bla aufdecken, welche Länder wie viel Entwicklungsgelder in den Tabaksektor leiten, wer davon profitiert. Da geht es ja auch um Transparenz. Steht nochmal hier unten, wer Steuern zahlt, die zum Teil auch in den Töpfen der staatlichen Entwicklungsarbeit fließen, sollte nachvollziehen können, was mit dem Geld passiert. Also es geht jetzt hier sozusagen, ja, es geht um Tabak, aber im Prinzip halt auch halt um Transparenz und Korruption und den ganzen Quark dort drumherum, um das Ding Tabak. Ich muss ja Anruhe zustimmen, das ist ein Bundesthema. Richtiger Ansprechpartner wäre möglicherweise die AG Drogen- und Suchtpolitik, also bestenfalls. Ich sehe aber nicht, warum wir da als Land jetzt unbedingt aktiv werden müssten. Ich sehe da jetzt auch gar keinen Landesbezug so richtig. Jo, gibt's auch nie. Wie gesagt, die hatten, wo ich die angeschrieben hatte, ging es da um eine Seite, die die aufsetzen wollten, die über rechte Kundgebung in Dresden informiert. Das hätte uns dann ja als Landesverband ein bisschen näher betroffen. Warum die jetzt auf diese Art geantwortet haben, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie Sachen durcheinander gebracht. Auf jeden Fall ist es als Antrag halt zu behandeln. Und es geht halt im weitesten Sinne um Transparenz, deswegen passt es ja thematisch. Aber ich gebe dir recht, es ist ein Bundesthema, ja. Okay, wir können es ja jetzt erstmal ablehnen und mit dem Verweis, wir schieben es hier der AG zu. Und wenn die AG dann das für unterstützenswert hält und eventuell Geld einsammeln will bei den Landesverbänden, können wir das gerne nochmal behandeln. Gut, es geht hier übrigens um 10 Euro, ja. Michmo. Ist Blödsinn. Ja, aber wenn die AG dann am Ende bei uns wieder was einsammelt, weil, weißt du, nee, ist gut, ich habe mich aber schon bei Enthaltung eingetragen. Wie gesagt, das ist eigentlich auch nichts für die AG Drogen, sondern eher halt irgendwas für AG Transparenz oder sowas halt. Das hat halt nicht wirklich was mit Tabak zu tun, ihr müsst es denn auch mal lesen. Gut, egal, anderer Vorschlag ist gut. Ich suche mir die richtige AG zum Weiterleiten aus. Oder schickt zwei oder dreien. Und da ja vier Leute schon abgestimmt haben, wäre schön, wenn die anderen euch auch noch zur Abstimmung äußert. Wir haben Robert mit dagegen, Marcel, Marc und ich für Enthaltung. Also fehlen nur Andreas und Moritz schon weg und Jens. Jens ebenfalls Enthaltung. Hallo. So in der Form bin ich jetzt dagegen, sonst sieht der arme Lutz da umso ganz alleine. Gut. Frage ich dann klein, damit abgelehnt und wir kommen zum nächsten Antrag. PCs für Flüchtlinge. Antrag schreibst du? Nee, die Leute selber. Aber ich kann ruhig übernommen haben. Ihr habt die Namen rauskopiert, ich kopiere sie rein. Da geht es jetzt darum, dass wir was dazugeben oder sollen wir die 10.000 Euro übernehmen? 10 Euro hätten wir übernehmen sollen. Gut, egal jetzt. Wir haben jetzt abgestimmt, das wurde abgelehnt. Nee, es geht jetzt um den nächsten, um das PCs für Flüchtlinge. Ach so, da können wir geben, was wir wollen. Ich würde das halt wandeln. Mein Vorschlag war erstmal, den grundsätzlich zu schreiben, für wie teuer die zum Beispiel die Windows-Lizenzen, die da wohl sehr teuer sind. Da steht dann ein bisschen weiter unten im Verlauf nach einkaufen wollen, weil da kenne ich zumindest den Händler, der sehr günstig ist. Der gebrauchte Lizenzen für Multilanguage Windows 7 verkauft für 7,99. Und ja, soweit hätte ich mich sowieso mit denen in Verbindung gesetzt, hätte aber eben gern hier reingeschrieben, ob wir, was weiß ich, 5 Euro, 10 Euro als richtiger Antrag, ist das jetzt natürlich nie formuliert, die nehmen letztlich alles. Die 8 PCs, die in der LGS für sowas bereitstehen, würde ich da auch dementsprechend dafür anbieten. Da ist zwar Linux drauf, aber... grundsätzlich sollten die dafür laufen, wenn das eure Zustimmung findet. Also das wären jetzt so die Optionen, denen die PCs anbieten, die wir mal gesagt spendet, gekriegt haben, außer Andro sagt, das geht nie. Oder wir geben Geld dazu, eben vor allem für Lizenzen brauchen die da Geld. Oder ja, wir bieten denen einfach nur formal unsere Unterstützung an, indem wir denen halt helfen, irgendwo billig Sachen zu kriegen. Oder alles. Naja, so richtig ein Finanzantrag ist es ja auch nicht. Da können wir jetzt nie eine uns genehme Summe reinschreiben und sagen, das geben wir euch, das ist doch doof. Das ist richtig, aber wir können ja mal darüber diskutieren, was wir da eventuell an Unterstützung leisten wollten. Der Michael in dem Antrag bin nicht ich. Das ist irgendwer aus Kassel. Deswegen habe ich ja geschrieben, in Vertretung. Ja. Also ich finde es ohne unterstützenswertes Anliegen. Man könnte das dann dementsprechend, wie wir uns hier einigen, wie wir das unterstützen wollen, dann umformulieren, oder wir unterstützen es halt wirklich einfach nur formal, indem wir die versuchen, entsprechend zu unterstützen in der Organisation. Das ist in der Neustadt im Conny e.V. Marcel, gibt es da sowas? Also Conny. Genau, da wird das gemacht. Ich nehme an, dann hat er mich wohl nochmal ein To-Do, ja? Kann ich gerne machen. Vielleicht hat er da jemand anderes irgendeine Idee, wie wir die Leute da unterstützen könnten. Ich kann es ja mal einen neuen Kreisvorstand in Dresden weitergeben. Jo, das kannst du auf jeden Fall mal machen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber die haben sich ja erstmal an uns gewendet, deswegen würde ich ihnen erstmal auf jeden Fall antworten und dann halt so reinschreiben, dass unsere Dresdner Piraten sich dazu auch nochmal beraten. In welchem Umfang wärt ihr denn da bereit, irgendwelche Zusagen zu machen? Nur die formelle Unterstützung, oder wollen wir Infrastruktur bereitstellen, die wir noch haben? Oder sind wir auch bereit, eventuell etwas Geld dazu zu geben für irgendwelche Dinge? Das hängt davon ab, wie die Sache aussieht. Also wenn das so aussieht, als würde das tatsächlich stattfinden, was man bei solchen Projekten ja manchmal nicht weiß, dann wäre ich da gerne auch bereit, ein paar hundert Euro zuzuschießen. Ansonsten natürlich Hardware, die wir nicht mehr brauchen, dazu zu geben. Ja klar, warum nicht? Irgendwelche andere Meinungen dazu? Weil ich finde das cool, ich sehe das genauso wie du, Marc. Gut, keine weiteren. Ich schreibe es also mal oben auf meine To-Do und würde mal abklopfen, wie realistisch das aussieht, wo sie sich noch hinstellen und was sie denn da von uns gebrauchen könnten. Und dann können wir beim nächsten Mal vielleicht einen konkreteren Antrag draus machen. Müssen wir den jetzt formal ablehnen? Ja, oder? Jo. Gut, dann müssen wir den trotzdem abstimmen. Ja. Ja, also den würde ich hier an der Stelle jetzt ablehnen wollen. Ihr könnt euch entscheiden, wie ihr wollt. Schon jemand rumgeschrieben. Gut, alles klar, wir haben dagegen mich und Andro, wir haben Jens und Marcel als Enthaltung. Marc, Robert? Enthaltung. Gut, ich Robert. Davon drin. Dann hat dich jemand gelöscht, Marc. Da steht ich, Andro, Jens. Achso, ich habe mich ergänzt, gut. Ich habe meine Zusatzinfo dazu gemeißelt. Jo, passt. Und wir kommen zum nächsten Antrag und der ist von Jens. Deswegen darfst du selber vorlesen. Das ist super, vielen Dank. Also, der Titel ist die Verwendung genderneutraler bzw. gendergerechter Sprache. Der Landesvorstand möge beschließen, dass alle öffentlichen Publikationen und Ausschreibungen möglichst genderneutral, aber mindestens gendergerecht verfasst werden müssen. Begründung, um dem Anspruch gerecht zu werden, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Geschlechterrolle, der sexuellen Identität oder Orientierung Unrecht ist und Gesellschaftsstrukturen, die sich aus Geschlechterrollenbildern ergeben, überwunden werden müssen, sehen wir es als unsere Aufgabe an, unseren Anspruch auch in unseren Publikationen zu repräsentieren. Auch eine kleine Anmerkung von mir, ich finde, das ist einfach ein Ding der Höflichkeit. Dazu? Jo, das war's. Sehr schön. Dann gerne Diskussion. Ich habe gesehen, es haben schon welche abgestimmt. Also ja, finde ich relativ unkritisch. Umsetzungsverantwortlicher bist dann du. Also es muss jemand auch darauf achten, weil mir fällt sowas irgendwie nie so leicht. Okay. Gerne. Was heißt, es muss jemand drauf achten? Das heißt, bevor du eine Pressemitteilung rausschickst, musst du gegenlesen lassen. Nee, öffentliche Publikation, Ausschreibung. Das ist Wahlprogramm und Ausschreibung. Jens darf auch gerne über jede Pressemitteilung drüber lesen und das dort korrigieren. Also ich glaube, wir kriegen das hin. Na, wir können es ja mal versuchen. Und ansonsten ist Jens schuld. Genau. Also ich bin ebenfalls dafür. Gut, es fehlt noch Andreas. Anro? Naja, probieren wir es mal. Gut, sehr schön, damit eindeutig angenommen. Und wir haben einen weiteren Antrag, den hat ebenfalls Jens gestellt und deswegen bitte gerne nochmal. Jo, dann darf ich nochmal Beauftragung. Oder habe ich einen Rechtschreibfehler? Entschuldigung. Beauftragung für Feminismus. Text der Landesvorstand möge beschließen, eine Beauftragung für Feminismus auszuschreiben. Begründung, damit wir dem Anspruch gerecht werden können, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Geschlechterrolle, der sexuellen Identität oder Orientierung Unrecht ist und Gesellschaftsstrukturen, die sich aus Geschlechterrollenbildern ergeben, überwunden werden müssen, schreiben wir eine Beauftragung für Feminismus aus. Diese unterstützt den Landesvorstand im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und internen Bildungsveranstaltungen. So, und hier hat sich Marc bereits zu Wort gemeldet, schriftlich. Soll ich vorlesen oder möchtest du selbst? Ich kann aber selber vorlesen. Also grundsätzlich finde ich das Thema unterstützenswert. Aber wenn ich mir so überlege, was im Moment gerade die drängendsten Probleme sind in politischer Hinsicht, auch in diesem Landesverband, dann kommt das einfach nicht unter die Top 5. Flüchtlingspolitik, Rechtsradikalismus, Faschismus, Asylproblematik, das sind gerade in diesem Bundesland im Moment extrem viel drängendere Probleme, meiner Meinung nach. Und angesichts der finanziellen und personellen Ressourcen, die sehr knapp sind, sehe ich da im Moment ein bisschen die Gefahr, dass wir uns hier zerfasern, wenn wir auf solche Dinge jetzt unser Augenmerk richten. Ich würde das vielleicht ein bisschen anders sehen, wenn es eine Person gäbe, die von sich aus auf den Landesvorstand zukommt und sagt, das ist mein Thema, das will ich unbedingt vertreten. Ich würde so jemanden nicht daran hindern wollen. Aber dass wir jetzt von uns aus sagen, wir brauchen eine Person, die sich um dieses Thema kümmert, das sehe ich tatsächlich im Moment nicht. Also da gibt es wichtige Dinge beileibe. Ich kann nur aus meinem persönlichen Umfeld Hier berichten, dass das immer wieder ein heißes Thema ist, dass es immer wieder zu Diskussionen dazu kommt. Wir haben engagierte junge Top-Frauen, die sich mit den Themenbereichen auskennen in unserer Partei, denen das auch wirklich wichtig ist und am Herzen liegt. Da ist zurzeit dann auch so ein bisschen der Punkt einfach, dass man sich zwar mit dem Thema auseinandersetzt, aber dass da nichts Produktives dabei rauskommt. Und ich habe mir gedacht, also Sinn und Zweck davon war, vielleicht können wir jemand von den jungen, aktiven Frauen überzeugen, dass die daraus ein bisschen politische Arbeit machen. Und das würde uns natürlich dementsprechend weiterhelfen. Und ich denke, Feminismus ist ja, auch wenn in Sachsen vielleicht um ein paar Prozentpunkte die Gehaltsunterschiede weniger sind als in den westlichen Bundesländern, dann doch ein immens wichtiges Thema und auch ein immens weitreichendes Thema. Wir haben zudem, was ich so ein bisschen als Nachteil sehe, natürlich einen Vorstand, der nur aus Männern besteht. Und da finde ich das dann immer so ein bisschen schwierig, weil ich kann mich ja selber auch als Feminist bezeichnen. Ich muss da aber ganz ehrlich sagen, dass ich doch immer wieder verblüfft und überrascht bin, in welche Themen, also in welche Tiefen diese Themenbereiche dann oder dieser Themenbereich Feminismus dann dargestellt werden kann und behandelt werden muss. Und aus dem Grunde halte ich das durchaus für ein wichtiges Thema, auch gerade ein wichtiges Thema für die Frauen. Ich habe jetzt ein kleines Denkproblem mit Beauftragung für Feminismus und du schreibst in der Begründung mit dem Anspruch, dass Diskriminierung aufgrund sexueller Identität und Orientierung, das hat aber bedingt mit Feminismus zu tun. Oder korrigiere mich. Ich glaube, ich hatte daran gedacht, gut, ich habe jetzt die Textpassage kopiert aus unserem Grundsatzprogramm, aber natürlich im Bereich der Gender Theory natürlich so Bereiche, die auch in den Feminismus natürlich mit reinspielen und die dann sehr viel mit sexueller Identität oder Orientierung zu tun haben. Ich bin ja da ein bisschen schlecht in dem Thema. Ich denke, ich hätte jetzt die Begründung eher darauf gesehen, dass wir einen Beauftragten für Gleichstellung ausschreiben. So hat zumindest den Text jetzt verstanden. Ansonsten sehe ich das genauso wie Marc. Also wenn wir da jemanden hätten, der das gerne machen will, dann fände ich das übelst cool und dann kann der gerne diesen Posten kriegen. Ich habe halt nur ein bisschen Sorge, dass wir jetzt, dass uns dadurch eher eine Diskussion zerfasern, dass wir so einen Posten ausschreiben und dann will den keiner, als dass das wirklich effektiv irgendwas bringt. Also ich habe ihn gestellt aus dem Grunde heraus, weil ich denke, dass diejenigen, die sich für das Thema aktiv einsetzen, vielleicht tatsächlich so einen kleinen Motivationsschub brauchen, dass man tatsächlich auf die zukommt, weil sie sich dann vielleicht selber auch nicht trauen oder vielleicht selber auch nicht auf die Idee kommen, das zu machen. Gut, wer schreibt die Ausschreibung? Marcel? Jo, kann ich machen. Gut, noch irgendwelcher Diskussionsbedarf? Gut, dem ist nicht so. Dann kommen wir mal zur Abstimmung. Marc hat sich bereits enthalten, Marcel ist bereits dafür. Dafür. Ich hoffe, dass ich die Person, die du da im Auge hast, dafür motivieren kann, das zu machen. Und dass dein Ding aufgeht. Und dass du Marcel vielleicht ein bisschen hilfst bei der Ausschreibung. Gut, dann mit Roberts Stimme ist das 4:2 angenommen. Marcel ist umsetzungsverantwortlich. Ja, und dann eben auf Webseite. Gut, ich habe im OTS in der Weile weitergeguckt. Ich habe keine weiteren als Anträge formulierten Dinge gefunden. Und damit können wir weitermachen. Hat noch jemand von euch einen Antrag? Irgendwas, was er gerne durchgesetzt haben möchte? Gut, das ist nicht so. Also machen weiter mit offene Baustellen und Internes und beginnen mit der Kalenderkontrolle. Heute war wieder Bürgersprechstunde, am Mittwoch Stadtratssitzung in Chemnitz und offenes Neustadt-Piratentreffen, Luisenstraße 74. Wo dann noch ein Lokal stand, fand ich das besser. Stammtisch KV Chemnitz dann am Donnerstag und Vortrag, Diskussion mit Arschkreativ. Chemnitz ist doch nichts für junge Leute. Coole Sache. Wer hat das organisiert? Robert, Mark? Na, das ist wieder ein Vortrag aus unserer Vortragsreihe, die wir dieses Jahr fortsetzen. Und wer ist arschkreativ? Arschkreativ, das ist so eine Gruppe von Künstlern, die sich da zusammengeschlossen haben, um coole Dinge zu tun. Okay, cool. Gut. Dann haben wir die Mitgliederversammlung KV Bautzen, dann Leipziger Umland erstmal diesen Samstag, da fahre ich hin. Und vielleicht ja noch irgendwer von euch. Und in der Woche auch. Ja, oh, sehr schön. Ich habe die Organe Paul geschoben. Können wir da nochmal schwätzen, ob ich dich abhole, Robert, oder ob du auf der Bäder alleine fahren. Und wir haben dann die Woche drauf Mitgliederversammlung KB Mittelsachsen und ebenfalls in Bautzen am selben Tag dann. Ach nee, einen Tag nacheinander. Wer fährt da hin jeweils? Hat da jemand irgendwie Interesse, zu einem von den Versammlungen zu fahren? Mittelsachsen, ich. Wann ist die? Am 17.3. Donnerstag, 18 Uhr. Muss ich noch mal sehen. Am 17.3. Donnerstag. Ich kann Bautzen machen. Ja, nee, wir sollten da hinfahren nach Bautzen, Marcel. Wir haben eingeladen. Wenn ich es schaffe, komme ich dann auch noch nach Bautzen nach. Wieso nach? Die ist doch am 19. in Bautzen, dachte ich. Ja, die in Bautzen ist am 19., aber ich habe gesagt, dass ich es machen kann in Bautzen. Deshalb nach bei mir, weil ich da Spätschicht habe und das bis 19 Uhr nicht pünktlich schaffen würde. Gut, also fassen wir mal zusammen. Robert fährt auf jeden Fall nach Mittelsachsen. Ins Leipziger Umland fahre ich und Robert und nach Bautzen fahren dann Marcel und ich. Und ob das nur am 18. oder am 19. ist, wäre schon cool, wenn wir das wüssten. Aber wir fahren auf jeden Fall hin, ne? Gut. Außer Piratiges, ja, mit schönen Kommentar, könnte man mal Überparteiliches nennen. Ja, egal. Marcel, du mal beim nächsten Mal drüber nachdenken. Und wir haben trotzdem wieder no PG da, no LIG da und no CG da. Wie leider schon seit über einem Jahr. Es gibt die Chemnitzer Niedlungstage am 19. und 20.3. und ebenfalls die Leipziger Buchmesse am 19. und 20.3. Und wir haben Time to Act, dann die faschistische Jugendkultur stärken vom 1. bis zum 3.4.2016 in Chemnitz. So, sehr schön. Damit sind wir damit auch durch und wir kommen zu den offenen Baustellen und dort zu den Berichten aus den Kreisen. In der Neustadt scheint es nichts Neues zu geben, ohne bei der Mitgliederversammlung in Dresden irgendwelche neuen Erkenntnisse, Marcel? Gibt einen neuen motivierten Vorstand. Von Neustadt-Piraten? Keine Ahnung. Okay, gut, also Neustadt-Piraten hatten sich da nicht groß geäußert. In Bautzen ist demnächst Mitgliederversammlung am 18.3. in der Spreepension und in Chemnitz hätte Moritz was eintragen müssen, der ist nie da. Vielleicht können ja Robert oder Marc mal kurz erzählen, was da so ansteht. Ich habe es eben noch bei Außerpiratiges reingeschrieben, vielleicht ganz gut zu wissen. Freifunk Chemnitz e.V. hat den 3. Platz beim Chemnitzer Friedenspreis 2016 bekommen. Hey, sehr geil. Ansonsten hat der Kreisvorstand Chemnitz festgestellt, dass seine GO in manchen Teilen ein bisschen doof ist. Okay, gut. Habe ich eher weniger Adresse. Aber ich hoffe, ihr kriegt das geklärt. Ich hoffe auch. Man kann sich als Vorstand tatsächlich in die GO meißeln, dass Anträge nur behandelt werden dürfen, wenn sie rechtzeitig zur Ankündigung der Veranstaltung vorliegen. Kann man machen. Finde ich gut. Ja, verkürzt die Veranstaltung. Und nimmt dir unglaublich viel Flexibilität. Überleg mal, wie viele Anträge wir tatsächlich erst quasi kurz vor der Veranstaltung in diesem Pad gefunden haben. Das geht dann nicht mehr. In dem Moment, wo 3 Tage vorher oder was auch immer wir in der GO stehen haben, Marcel die Ankündigung rumschickt, stehen die Anträge fest. Alles, was später kommt, ja, in 2 Wochen wieder. Es hat dazu geführt, dass wir für den Haushaltsplan des Kreisverbandes nochmal eine extra Sitzung machen mussten in der Woche, um den zu beschließen oder beschließen zu können. Gut, ich wollte es gar nicht wissen. Jetzt weißt du es trotzdem. Ja, aber ich kenne das aus Anfangszeiten von Kreisverbänden. Das geht schnell, dass man sich da mal ein bisschen verhebt. Ja, und Mietvertrag mit der CGS war es auch gleich noch. Kacke. Das war ja auch noch richtig wichtig. Gut. Das ist ja der ausschlaggebende Punkt, warum so eine GU echt doof ist. Mark, die IT ist sowieso nicht dabei. Ach, haben Sie das jetzt wieder abgeschafft? Der zuständige Bufo sagt dazu, keine IT-Treffen. Das ist gut. Dann ist das Wochenende für mich ja auch regulär frei. Sehr schön. Also für die, die es nicht mitgeschnitten haben, wir waren schon bei sonstiges Verwaltungstreffen in Leipzig. Nee, hatte ich nie. Marcel wollte nämlich noch kurz erzählen, dass es hier einen ganz tollen Vorstand in Dresden gibt. Richtig, Marcel? Jo, ich habe gepostet den Link, steht alles schon im Wiki. 5 Leute, ich glaube 5 waren es, ja, alle hochmotiviert und ja, mal schauen. Die haben am Mittwoch ihre erste konstituierende Sitzung. Henrik Knut ist der neue Vorsitzende. Und ja, wie gesagt, sind alle hochmotiviert und ja, werden das Ding schon irgendwie reißen. Muss ich dann vielleicht noch neue Mailinglisten anlegen? Weil für die, ich sag mal, hängenden Kreisverbände habe ich das tatsächlich nicht gemacht. Der Steve König, der Stellvertretender ist, der ist im Kontakt mit der Bundes-IT schon. Ja, aber dann kann er mir das auch gleich schreiben, weil es ist im Prinzip meine Baustelle. Also alles. Ja, hab ich ihm gesagt und kann ich ihm auch nochmal sagen, weil ich bin in der Sitzung anwesend. Er kann sich gerne ohne Ticket direkt an mich wenden oder mir das zumindest bei der Eröffnung des Tickets in CC schicken, dann sehe ich das schneller, als wenn ich erst im OTS suchen muss. Und da ist sowieso die dort im Moment richtig handlungsfähig sind und ich einer davon bin, geht das bestimmt schneller, wenn er es mir direkt schickt. So, Erzgebirge Robert. Weiß ich nichts Neues. Gut, in Görlitz, Jens. Gut, auch nichts. Julia ist dann am 18.03. in Leipzig. Da wollte ich nämlich eigentlich hinfahren. Am 18.03., aber baut es nicht erst abends. In Meißen ist die Geschäftsstelle schon seit 2 Wochen fast fertig. Also wird sie dann im April wahrscheinlich irgendwann eröffnet. Letztes Arbeitstreffen lief sehr produktiv, waren zu 8. Passt. Mittelsachsen wartet auf die Mitgliederversammlung nach wie vor. Dasselbe wie im Leipziger Umland. In Westsachsen gibt es auch nichts Neues und die Landesgeschäftsstelle ist immer noch nicht ganz fertig aufgeräumt, aber ich arbeite dran. Gut, und dann gab es da das Verwaltungstreffen in Leipzig. Da wurden wir jetzt so offiziell über das OTS eingeladen. Es gibt diesmal kein IT-Treffen, hattet ihr vorhin schon besprochen. Und ich glaube, das ist damals für Anro und Marcel, oder? Jupp. Schade eigentlich, wo sie doch gesagt hatten, die IT trifft sich jetzt mit den anderen. Jo, aber wie gesagt, Carsten hat gesagt, nö. Wobei ja Boris schon relativ viel am Rande der Marina auf dem Treffen des Schatzmeisterclubs gesagt hat. Und das IT-Treffen auf dem Verwaltungstreffen in Kiel war ja tatsächlich mehr so ein IT-internes Treffen und nicht die Auseinandersetzung mit den Schatzmeistern oder so. Das heißt, ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt die Not, warum die IT da unbedingt da sein müsste. Es geht ja um, dass die IT ihr Treffen, wie sie weiterarbeitet, sich mal ins Auge schaut, auch damit macht. Da ging es ja drum. Aber das war die Idee damals von Christoph und der ist nicht mehr in Lied. Wie, der ist nicht mehr in Lead of IT? Haben die das geändert? Ja, da gibt es einen Vorstandsbeschluss. Den habe ich verpasst. Wer ist denn das jetzt? Carsten. Ah, okay. Jo, nicht schlecht. Vielleicht sollte ich doch nochmal Bufo-Sitzungsprotokolle lesen demnächst. Du solltest Redmine lesen. Gut, genug gestritten. Wir sollten einfach darüber informieren, das haben wir gemacht. So, Marcel hat die Ausschreibung veröffentlicht für die MNV 2016-1. Marcel? Ja, auch die wurde auch schon lange verschickt. Oh, an alle Vorstände nochmal von allen Kreisverbänden über den Verteiler? Nee, daran, ich habe Ankündigungsliste und Mailingliste, das kann ich noch machen, kein Ding. Ja, no, ich kenne da meine Pappenheimer. So, hat noch jemand irgendeinen offenen Punkt, den wir hier noch ganz dringend im öffentlichen Teil bereden wollen? Ja, ich habe es falsch eingetragen nach Zeile 352, die Kreisverbandsmailinglisten. Jo, dann erzähl mal, was da noch irgendwie in der Schwebe ist oder offen. Naja, die sind angelegt. Von Einzelnen, wie zum Beispiel von dir, Michmo, habe ich Mails gekriegt, dass sie sie nicht empfangen können. Das heißt, liegt einfach daran, aufgrund der Fehlermeldung, die du mir weitergeschickt hast, du bist nicht auto-subscribed. Es ist, dich erstmal an dem Symper anzumelden. Das ist der erste Schritt. Und dann musst du dich aber richtig noch an der Mailingliste anmelden. Und im Moment ist es so, dass da fast gar kein Traffic drüber geht. Das heißt, weder in Meißen noch in Dresden, und die Dresdner standen mir ja extrem auf den Füßen, dass das endlich wird, wird im Moment diese Mailingliste benutzt. Und ich habe mich gefragt, warum, ob ich da nochmal irgendwie gegensteuern muss. Oder hast du das ursprünglich den Kreisvorständen mitgeteilt, von den Kreisen, die halt noch wirklich aktiv sind, und habe auch für die entsprechenden allgemeinen Maillisten angelegt gehabt. Aber offensichtlich haben die Kreisvorstände das nicht weitergetragen an ihre Mitglieder. Und dann habe ich irgendwann so aus lauter Verzweiflung quasi nochmal eine Mail in die Sachsenliste geschrieben. Da haben aber auch so richtig Kennung aufgenommen, hatte auch keine, außer glaube ich Einheiter. Und wie ist denn da jetzt der Stand? Wollte ich einfach mal wissen von denen, die es wissen könnten. Also in Meißen kann ich dir genau sagen. Da war Arbeitstreffen und da haben wir gefragt, wie wir das jetzt machen wollen mit der Mailingliste. Und da war die mehrheitliche Meinung, dass es blöd ist, sich auf eine neue Mailingliste anzumelden, wo dann eh keiner draufsteht, außer die, die es wissen. Und dass wir deswegen jetzt über interne Facebook-Gruppe kommunizieren. Das ist natürlich besser als eine Mailingliste, wo nur Leute davon wissen, die drauf angemeldet sind. Eine interne Facebook-Gruppe. Macht was für einen Unterschied? Da sind jetzt schon 30 Leute drin. Die könnten sich auch alle auf der Mailingliste anmelden. No, machen sie aber nie. Hat beim ersten Mal schon ewig gedauert, dass jeder gemacht hat. Und wenn du die nie zwangseinträgst, machen die das halt nie. Das dauert halt lange. Und deswegen in die Facebook-Gruppe sind irgendwann mal alle eingetreten. War mehrheitlich die Meinung, war nie meine Meinung. Wenn ihr mir die E-Mail-Adressen liefern würdet, kann ich euch auch eintragen. So, als Angebot. Dann müsst ihr das nicht mal selber machen. Das wäre dann vielleicht eine einfachere Alternative. Ja, aber ich kann das nicht auf meiner Wassersuppe machen, weil ich weder die alten Subskribenten kenne, noch einfach auf einer neuen Mailingliste aufgrund meiner eigenen Entscheidung sozusagen fremde Leute eintragen kann. Das heißt, wenn ich von euch einen Zettel kriege, wo quasi der Text draufsteht, wer sich auf diesem Blatt einträgt, der wird auf diese Mailingliste eingetragen. Und da steht links ein Name, eine Mailingliste und rechts am besten noch eine kleine Unterschrift von den jeweiligen, so in Papierform. Dann scannst du mir das Ding ein, meldest mir das zu, dann reicht mir das und dann trage ich die Leute auf diese Mailingliste ein. Wenn das eine Alternative für euch ist, das gilt übrigens auch für alle anderen Kreismailinglisten, also auch für Dresden und so. Jo, also ich glaube, dass wir uns beim nächsten Treffen. Die Dresdner benutzen die Mailingliste. Dann aber auch erst seit kurzem, oder? Jetzt ein paar Tage vor der HV. Am Freitag, Donnerstag, Freitag ging ein bisschen drüber. Ja, okay, weil so vor einer Woche oder so hatte ich mich mit Loki unterhalten. Der hat auf dem MTA mal nachgeguckt, da lief quasi nichts. Einzelne Testmails, die kamen ja zum Teil noch von mir. Gut, die andere Frage. Wollt ihr noch Vorstandsmailingliste, wollt ihr noch Ankündigungsmailingliste? Kann ich am Mittwoch den neuen Vorstand unterbreiten, sollen die entscheiden. Gibst du mir bitte Feedback? Na klar. Und den meisten gab es das bisher nie, da wird es auch in Zukunft nie geben. Aber haben wir angesprochen, haben wir drüber geredet und gibt es keinen Bedarf für. Gut, und wenn ihr hier mit den anderen Kreisen redet, dann könnt ihr denen das auch gleich mit anbieten. Also wie gesagt, wenn ich ein Blatt kriege, wo Name, Mailadresse und kurze Unterschrift jeweils in der Spalte steht und hoffentlich auch leserlich und die andere Frage, ob sie neben der allgemeinen Mailingliste eine Vorstandsmailingliste und oder eine Ankündigungsmailingliste haben wollen. Und einfach Feedback an mich. Ich werde es in Mittelsachsen nochmal ansprechen, dann am 17. Ne, ich glaube, Mittelsachsen können wir uns schenken. Die gibt es ja auch schon. Die habe ich mit angelegt, weil da existierte ja noch ein Kreis, von dem wir angenommen haben, dass er noch ein bisschen existiert. Ich habe nur Bautzen und so nicht angelegt. Und Westsachsen und Erzgebirge und Lumpis. Lumpis habe ich, glaube ich, auch angelegt. Aber wenn ihr an dem Simper angemeldet seid, seht ihr doch alles, was es gibt. Oder fast alles. Die, die ich versteckt habe, seht ihr nicht. Es gibt nämlich auch eine für den KV Chemnitz, weil die ja noch auf Infrastruktur von einem privaten Spender liegt. Und die wollten eigentlich auch mal umziehen. Deswegen habe ich die gleich mit angelegt. Aber das haben sie irgendwie noch nicht in Angriff genommen. Da, wo es ist, läuft. Nicht, dass uns das dann mal irgendwann so geht wie in Bayern, dass uns der LAPU plötzlich die Webseite abschaltet. What? War ein die Spaß. Pets könnten wieder gehen. Die Pets gehen wieder. Schon seit habe ich nicht gesagt. Ja, siehst du. Aber es macht keinen Sinn, jetzt von diesem Titanpad wegzugehen, kurz vor Ende der Sitzung. Nein, weiß ja. Falls ihr aber noch was aus dem Alten braucht. Ja, das geschlossene Pad braucht man dann auf jeden Fall. Also die Anträge haben wir alle abgearbeitet, die in dem anderen Pad drin gestanden hätten. Damit passt das soweit. Oder ansonsten sehe ich hier wohl nichts anderes. So, noch irgendwelchen Redebedarf über die Mailinglisten? Nö, von mir aus nicht. Ich habe es nochmal zusammengefasst im Pad. Und an Korax, ich habe deine Nachricht zwar ebenso am Rande gesehen, aber bitte schick mir eine E-Mail dazu, das geht so unter. Das heißt also, wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir da zwei Paralleluniversen. Also solange wir die Leute im Sync-Forum schreiben, lesen das nur noch die Leute im Sync-Forum und alles, was auf die Mailingliste geschrieben wird, kriegen die Leute im Sync-Forum nicht mehr mit. Ja, auch das ist ein lösbares Problem und auch das liegt bei mir. Thorsten hat auf dem BBT Helicht und mich zusammengebracht. Helicht ist der Admin für das Sync-Forum. Das ist im Moment weitgehend unbetreut. Der macht das quasi, also der will das eigentlich abgeben. Und es gibt sonst niemanden mehr, der sich damit auskennt, weil das ist ziemlich viel selber gestricktes Scripting-Zeugs. Ich habe mich bereit erklärt, mir das mal anzugucken und dann mal zu gucken, ob wir Symper damit irgendwie synken können. Aber das wird sicher nicht in den nächsten 4 Wochen passieren. Aber grundsätzlich ist es angedacht und es hängt tatsächlich an meinen Ressourcen, wann und wie schnell das irgendwann mal vielleicht funktioniert. Wenn es technisch nicht Hinderungsgründe gibt, die ich jetzt noch nicht kenne. Habe ich das richtig verstanden? Dafür wird es irgendwann oben eine Lösung geben, oder? Es ist angedacht, eine wieder zu schaffen, ja. Also Loki war nicht so ein Freund davon. Ich hätte es aber gerne, vor allem für die Kreisverbandsmailinglisten. Und das Symper ist ein komplett neues Mailinglisten-Tool. Für das haben wir grundsätzlich im Moment noch gar keine Synchronisation. Das wird aber das neue Mailinglisten-Tool für diese Partei werden. Wir werden nichts mehr auf Mailman machen. Also alles, was neu angelegt wird, wandert auf das Symper. Und da muss so eine Lösung erst noch geschaffen werden. Und auf dem BPT habe ich mich mit dem letzten der verbleibenden Admins von diesem Sync-Forum auseinandergesetzt. Wir kannten uns auch schon vom Sehen und wir sind übereingekommen, dass wir Kontakt zueinander halten, dass er mir zeigt, wie der Scheiß dort funktioniert. Das ist halt ziemlich viel von Hand gebastelter Skriptmist. Da musst du erstmal durchblicken, wie der Kram geht. Da laufen Perl-Skripte, da laufen Skripte in irgendwelchen anderen Sprachen, zeitgesteuert und hast du nie gesehen. Und wie das mit dem Sympa zu verheiraten ist, das muss ich mir erstmal angucken. Ja, klingt ja trotzdem erstmal gut. Gut, noch jemand irgendwas für den öffentlichen Teil? Ich höre nichts. Dann 3, 2, 1 vorbei. 21:45, eine Stunde, 10 Minuten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns jetzt in den geschlossenen Teil verabschieden. Bis später, bis demnächst, bis in spätestens 2 Wochen. Tschüss.